was, da guckst du blöd, da hast du das Malheur. Bevor du da wieder rauskommst, gib dir ein Kamel, wo ist deine Öhr? Du hast die letzte Geckgebühr von meinem Konto abgebucht. Hast mich wieder als Zielscheibe für deine Witze ausgesucht. Bislang war das kein Problem, bisher stand ich da drüber. Doch das Fass meiner Geduld, das lief heute endgültig über. Der Geduldsfaden, der riss ab heute, hast du einen Feind. Es ist mir scheißegal, ob du jetzt sagst, es war nicht so gemein. Wir sind allein, nur du und ich, das hab ich arrangiert. Das Messer ist gewetzt, die Knarre aufmunitioniert. Du hoffst, ich mache jetzt nur Spaß, doch ich bin nicht so wie du. Ich tob mich an dir aus, ab heute ist endgültig Ruhe. Ab heute keinerlei Spitznamen, keine Beleidigung mehr. Die du als Witz missverstanden hast, du lachtest immer sehr. Ab heute siehst du aus wie der Zwilling von einem kleinen Jagdenschwein. Darüber lache ich mich tot und fühle mich nur noch mehr ein. Spitznamen, keine Beleidigung mehr. Die du als Witz missverstanden hast, du lachtest immer sehr. Aber heute siehst du aus wie der Zwilling von einem kleinen Jagdenschwein. Darüber lache ich mich tot und fliege mich gar nicht mehr ein. Nein!